Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute: Danish Dynamite. Aktuelle Bands aus Kopenhagen. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elbern. Einer der buntesten Aushängeschilder der dänischen Musikszene, The Raveonettes, verliebt in den Garagensound der 60er und mit viel Liebe zum Detail haben sie den auch nachproduziert. Wir hörten Attack of the Ghost Riders vom allerersten Album Whip It On. Heute geht es um die dänische Musikszene. Wir werden immer wieder in Kopenhagen, der Hauptstadt, landen, aber auch Ausflüge aufs Land unternehmen. Weiter mit Reptile Youth Dänemark aus Dänemark, die es gerade mal ein Jahr gibt und die sofort über die Landesgrenzen hinaus bekannt wurden. Es scheint Bedarf zu geben nach dem Sound der Dänen, den man zwar stilistisch nicht einordnen kann, aber wenn sie es über die Landesgrenzen hinaus schaffen, legen sie direkt eine große Professionalität hin, von der einige deutsche Bands nur träumen können. Hören wir Reptile Youth von ihrem Debüt mit Speed Dance. Dances in your hands. shoes too tight? Is your head too heavy for the body? Are you on your own? Do you lie awake in the night? You can hold your breath. You can run away like a quitter. You can save yourself. But your ship will only be sinking. And if your shadow walks, I will be right here beside you. If you get in too deep, you will owe the rest to me. You can ride all the horn you want, but you won't. Wenn sich ein Album 30.000 Mal in Dänemark verkauft, dann ist das schon ein großer Erfolg. In dem kleinen Land gibt es eine vitale Musikszene, doch selten schafft es eine Band, die Zehntausender-Marke zu knacken. So passiert mit dem Kopenhagener Duo The Storm, deren Debüt in Dänemark viele Musikfans vereinigen konnte. Mal Ballade, mal Metal, aber immer getragen von der charismatischen Stimme von Sängerin Pernille Rosendahl. Es scheint, dass The Storm so eine Art Roxette 2.0 werden. Wir hörten vom Album Black Luck den Song Are Your Shoes Too Tight? Wenn es um die aktuelle dänische Musikszene geht, dann kommt man an seinem Namen nicht vorbei, Anders Trentemøller. Der Soundtüftler aus Kopenhagen zieht Anfang der 90er Jahre vom kleinen Ort Vordingborg in die Hauptstadt mit dem Ziel, eine Rockband zu gründen. Inspiriert vom gerade populären Sound des Britpop und beeinflusst vom 80er New Wave, versucht er all diese Einflüsse in seinen musikalischen Projekten zu vereinen und so spielt er in unterschiedlichen Gruppen und findet letztendlich darin keine Erfüllung. So sagt sich der Pianist und Gitarrist erstmal wieder vom Konzept einer Band los, um seine eigene Klangsprache und Ausdrucksform zu finden. Seine eigene elektronische Musik ist geboren und international sehr erfolgreich. Hören wir Trentemøller mit dem Song Moan. We'll be right back. Immer neue und interessante Bands aus Dänemark schaffen es aus ihrem Land heraus, zum Beispiel nach Deutschland. Aktuelles Beispiel Tremolo Biergut, die klassische Surfmusik spielen. Und ihr Album Under the Covers With ist eine Zusammenstellung ihrer Lieblingslieder im Tremolo Biergut-Style. Einen Song von Kraftwerk mal im Surfstil zu hören, die Ehre wird uns jetzt zuteil mit der Klasse-Version der Band vom Song Das Modell. We'll be right back. Die dänischen Musiker von The Attacks sind zwar erst Anfang 20, doch sie spielen den Garagenrock so, als würden sie aus den 60ern kommen. Ihr erstes Album That's Mr. Attack to You war sogar stilecht in Mono eingespielt, um den authentischen Sound hinzubekommen. Mittlerweile ist mit Dirty Sheets der Nachfolger erschienen. Hören wir den Song Gun in My Hand. Es ist immer wieder erstaunlich, was für Bands aus Dänemark kommen. In diesem kleinen Land wird eine Menge Musik produziert, der man überhaupt nicht anhört, woher sie stammt. Internationalität ist von vornherein ein großes Ziel. Das gilt auch für die Formation The Kissaway Trail aus Odersen, deren Album Sleep Mountain 2010 auch außerhalb von Dänemark veröffentlicht wurde. Sie haben sogar mal in Nordamerika im Vorprogramm der australischen Band The Temper Trap gespielt und wer die kennt, weiß, das passt ganz gut zusammen. Hören wir The Kissaway Trail von ihrem Album Sleep Mountain mit dem Song The Painter. I need a hand to come back safe. said I could. I said I would. I fell a ship but never did ever. Wondered how I got here. I need a hand. I need a hand. I need a hand to come back safe. Though no one's ever gonna understand why. Dänemark, eigentlich ein kleines Land, aber ein musikalisches Universum. Mit Kim Larsen gibt es mit seinem Projekt Off the Wind and the Moon Folkmusik für Misanthropen und Hasser der Moderne. Gerne taucht der Name Off the Wind and the Moon auch schon mal im Neo-Folk-Segment auf, das ja im Verdacht steht, mit rechtsradikalem Gedankengut zu flirten. Larsen selbst distanziert sich ausdrücklich von Politik, sei es der rechten oder linken Tendenzen und vor allen Dingen von rechtsradikalen Tendenzen. Ich höre auf seinem ersten Album Emptiness, Emptiness, Emptiness auf jeden Fall eine tiefromantische Seele heraus und sein Song Lost in Emptiness gehört zu den besten, die, wenn es um tieftraurige Folksongs geht. Come to the light. serves in her heart. A river's red and deep to throw me into sleep. Habit of loneliness to fall into autumn's wind. Open my embrace as winter leaves her pain. The devil sings alone. Winds will gain and gain. The devil so long, and all the tears shall fall in vain. Lost in emptiness, in the shadow of your flame. This dirge which follows me, the devil sings along. From his golden abyss, the devil sings. Die dänische Band The Asteroids Galaxy Tour hatte das Glück, dass ihre Musik in einem Werbeclip eines bekannten Herstellers, Apple verwendet wurde. Danach ging es steil bergauf für die bunte Truppe, die dann auch in Kopenhagen als Vorband von Amy Winehouse zu sehen war. Mittlerweile sind sie international bekannt. Hören wir sie vom Album Out of Frequency mit Fantasy Friend Forever. Like the real thing. One hell of a drive. Viele Bands aus Kopenhagen scheinen sich auf eine Art modernen Gitarrenrock mit deutlichen Amerikaner-Einflüssen spezialisiert zu haben. Die Elektronik-Tüftler Trente Möller, das bekannte Aushängeschild der Szene, auch gut in seiner Musik verwendet. Auf dessen Label ist das Album der Band Darkness Falls erschienen, Alive in Us nennt es sich. Und es ist wieder eine weitere Schattierung, wenn es um den bunten Musikkosmos in Dänemark geht. Hören wir den Song The Void. Mari Fisker ist eine Sängerin aus Kopenhagen, die ihr Debüt Ghost of Love auch außerhalb von Dänemark veröffentlicht hat. Bekannt wurde sie als Stimme von Elektroniktüftler Anders Trentemøller, der sie wieder auf seinem letzten Album als Sängerin für seine stimmungsvollen Songs in Szene gesetzt hat. Doch auch mit ihren eigenen Songs kann Fisker voll und ganz überzeugen. Wir hörten Mari Fisker vom Album Ghost of Love mit Hold On This For A While. Bis zu den Nachrichten noch ein paar Klänge von Anders Trentemøller, Silver Surfer, Ghost Rider Go im Remix von Andrew Weatherall. Gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck.